Im Notfall kann man das immer noch hochpegeln. Ja. So. Ja, im Endeffekt, man kann auch ein bisschen durcheinander labern. Hey, hören Sie mal. Und dann hören wir uns das gleich einmal an. Im Notfall, wie gesagt, einmal mit hochgepegelter Kacke. Offensichtlich. Kacke hochpegeln ist das Beste überhaupt. Oh, wenn yeah. ich sehr weit weg bin, sieht man offensichtlich nur kleine Punkte. Ich muss also doch weiter nach vorne. Und bisher hat jedes Ding eigentlich mit Outtakes gestartet. Wie wir das jetzt genau machen, ist eigentlich auch egal. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Format, nämlich die sogenannten Nischen-Podcasts. Mein Name ist Frederik Lau und ich habe heute einen Gast, nämlich den lieben Oliver. Hi. Oh ja, oh ja. Gute Insta-Bitch an der Stelle. Insta-Bitch. Insta-Bitch. Ja, das Thema, das wir uns heute ausgesucht haben, trägt den wunderbaren Titel Der Spielleiter oder das Spielleiten. Und das versuche ich jetzt so vage wie möglich zu formulieren, weil im Endeffekt haben wir uns noch nicht so richtig geeinigt, wo das Gespräch uns am Ende des Tages hinführen wird. Aber es geht um Rollenspiele. Pen and Paper Rollenspiele. Ja, nichts Sexuelles. Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie der letzte Sonntag uns gezeigt hat, aber alles in allem war es wenigstens immer noch nur in der Fantasie. Nimmst du die Hand da weg? Da frage ich mich, ob man das gehört hat, aber das werden wir sehen. Weißt du, was mich an diesem Mikrofon besonders glücklich macht? Na? Wir haben es ja gerade mit dem Soundcheck probiert und ich habe ja die Dezibelzahl um irgendwie 12 Dezibel erhöht und so. Und trotzdem gab es kein akustisches Rauschen im Hintergrund. Und das macht mich sehr glücklich, weil ich mir dann wieder denke, boah, ist ein gutes Mikrofon. Ja, tight. Ja, so wie ich, tight. Genau. Wusstest du, dass Dezibel früher mal Phon hießen? Und dann wurde es umgeändert wegen den Linguisten, die Schweine? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie klauen uns unsere Phones. Phon. Ja. Okay. Dreckige Phonräuber. Tja. Ja, Phonet, ne? Phonet, ne? Ja, ja, so viel dazu. Genau. Kleiner Exkurs. Wir reden jetzt doch über Mikrofone. Jeder Tag ist ein was kleiner, zum Lernen. Jeder Tag ist ein kleiner Exkurs mit uns. Heute wisst ihr, Dezibel waren mal Phon. Tja. Und dann ja, genau. Kommt das Telefon. Schlecht. Das, was nicht Teledezibel heißt. Die sind nicht konsequent, sage ich dir. Echt. Auch wenn ich sagen muss, in der Linguistik plötzlich über Dezibel zu reden. Ja, wir reden jetzt über Phoneme und Dezibel. Dezibeleme und Dezibel. Dezilexeme. Sehr laute Wörter. Okay. Okay, wir füllen die Stunde locker. Das sind so Dinge, da kann man wirklich überlegen, die rauszuschneiden, aber ja. Spaß beiseite. Ja, das Thema Spielleiten. Du hast eben schon in unserer ausufernden Vorbesprechung erwähnt, dass das Wort Spielleiten und die Etymologie für dich eigentlich erstmal ein interessanter Startpunkt wären. Ja, also ich bin quasi rollenspielerisch sozialisiert worden in den frühen 90ern des letzten Jahrtausends. Des letzten Jahrhunderts, aber es kommt mir so vor wie das letzte Jahrtausend. Es war auch das letzte Jahrtausend, aber da waren noch ein paar hundert Jahre zwischen. Ja. Ich mag den Begriff Spielleiter sehr. Ich habe meine Schwierigkeiten mit dem Begriff Meister beim Rollenspiel. Nicht, dass ich es nicht grundsätzlich begrüße, wenn ein Haufen devoter Menschen mich mit Meister ansprechen. Es ist aber im Rahmen des Consensual Roleplayings manchmal ein bisschen verstörend, wenn erwachsene Männer einen anblicken und einen mit Meister titulieren. Mit Starry Eyes. Meister. Mein Meister. Ja, in der Tat, genau. Kriege ich nicht noch 200 Erfahrungspunkte? Ja, und also Spielleiter mag ich deshalb, weil es eigentlich alle wichtigen Begriffe beinhaltet. Man leitet ein Spiel an. Eigentlich müsste es Spielanleiter heißen, aber das klingt beschissen. Ja. Und irgendwie Meister hat für mich halt einfach keinen richtigen Wert. Das ist geprägt worden ganz stark in Deutschland durch DSA zum einen. Das Schwarze Auge an der Stelle, das ist auch ein Pen-and-Paper-Rollenspielsystem. Das zweitälteste deutsche Rollenspiel nach Midgard, die, glaube ich, ganz kurz vor ihnen erschienen sind, irgendwann in den 80ern. Genau, und da wird immer vom Meister geredet. Im Englischen gibt es seit D&D von Gary Gygax irgendwie Mitte der 70er ja den Dungeon Master oder den Game Master. Und wer immer sich in den coolen, Cyberpunk geprägten 80er Jahren überlegt hat, dass man Master einfach wortwörtlich mit Meister übersetzt und dann den Dungeon oder den Game weglässt und einfach nur noch Meister daraus macht, der hat es nicht vollständig durchdacht in meinen Augen. Ja, Meister ist tatsächlich auch einfach irgendwie, finde ich, sehr weird konnotiert. Wie du schon gesagt hast, das ist ein gewisses devotes Verhältnis der Leute zueinander, die ich an sich fände ich das in Ordnung, das so zu benennen, weil die Benennung an sich ja nicht das Verhältnis vorgibt. Aber wenn man eben nicht in einem devoten Verhältnis zueinander steht, kann man auch meiner Meinung nach gerne halt leiten und nicht meistern. Weil ich muss sagen, der Begriff meistern, sozusagen die Verbform des Spiel, des Meisters, des Game Masters, die finde ich nicht so abschreckend. Etwas meistern ist für mich nur impliziert quasi das Spielleiten. Aber ja, für mich eben nicht. Also wenn ich etwas gemeistert habe, dann habe ich irgendwie offensichtlich eine herausragende Leistung in einem Bereich geschafft. ich selbst würde behaupten, dass ich nach irgendwie über 20 Jahren Rollenspielerfahrung vielleicht in dem Bereich komme langsam. Aber ich finde es recht überheblich, da von einer Meisterschaft zu sprechen in irgendeiner Art und Weise. Deswegen mag ich Spielleiten trotzdem weiterhin. Es gibt ja auch, glaube ich, nur einen anerkannten Spielleitermeister, der gerade im englischsprachigen Raum sehr viel in dieser Hinsicht macht, auch mit Critical Role. Ich habe leider gerade seinen Namen vergessen. Matthew Mercer. Ja, Mercer. Ob der jetzt ein echter Meister ist, sei dahingestellt. Ich habe nur Gutes von ihm gehört, aber ich gehe mal stark davon aus, dass etwas meistern halt, dass der Ausschluss von Verbesserung fast schon immer ein eher utopisches Konstrukt ist. Eben. Und auch sein sollte. Also sich selbst als Meister zu titulieren, raubt einem ja auch die Impulse, seine eigene Fähigkeit als Spielleiter zu verbessern. Und das ist eigentlich etwas, an dem man genau so arbeiten sollte, wie es die Spieler auch tun, wenn nicht sogar noch intensiver, denn quasi der Motor des ganzen Spiels, der ja irgendwie den Startimpuls gibt und eigentlich alles antreibt und im Zweifelsfalle auch über die Lücken hinweg hilft, in denen man als Spieler möglicherweise mal hängt oder die Pausen, das ist der Spielleiter als Motor. Und den Fortschritt zu produzieren und die Energie weiterzuleiten, dafür muss man sich beständig, finde ich, weiterentwickeln, um das immer besser zu schaffen. Ich habe auch das Gefühl, basierend jetzt auch auf den verschiedenen Regelwerken, mit denen auch wir beide jetzt schon gemeinsam gearbeitet haben, dass auch die Spielwelt und der Anspruch der Spieler gestiegen ist und entsprechend quasi technisch Angebot und Nachfrage auch die Spielleiter da so ein bisschen mitziehen mussten, dass Welten komplexer werden, dass die Systeme immer weiter versuchen, eine gewisse Realitätstreue, egal ob Fantasy jetzt, oder Authentizität darzustellen und weniger dieses übertriebene High-Fantasy zu verfolgen, wie es jetzt zum Beispiel in der zweiten Edition von Dungeons & Dragons, da fühle ich mich noch sehr, sehr in einer sehr fremden Welt behaftet, die gar nicht so den Anspruch hat, durchgehend realistisch, authentisch zu sein in allem, was sie tut. Ja, ich glaube, Authentizität kann auch im High-Fantasy-Bereich existieren. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, dass die Ansprüche seit den 70ern mit Sicherheit gestiegen sind. Ansprüche, die zum Beispiel DSA, also das Schwarze Auge, für sich gestellt hat, war schon irgendwie in den 90ern ziemlich komplex. Sie haben Unmengen an Material produziert. Das ist auch ein bisschen typisch deutsch. Also dieses, wir decken alle Eventualitäten ab und haben für jedes kleine Problem irgendwie uns etwas überlegt. Ich mag im Grunde eigentlich lieber Systeme, die eben da nicht vollständig etwas abdecken, weil es mir unglaublich viel mehr Freiraum gibt. Und ich an dem Punkt bin, wo ich einfach Welten bauen, Welten konstruieren, mir selbst Zusammenhänge überlegen, einfach als wertvollen Anteil des Spielleitens achte. Da muss ich auch sagen, das ist ja quasi auch ein Inbegriff des Spielleitens, finde ich, dieses Weltbauen, Welt erschaffen, eine Szenerie den Spielern geben, die sich gut anfühlt, da drin zu arbeiten. Ja, wobei ich glaube, dass Welten bauen schon so die Upper Class des Spielleiters ist. Also wenn man das Hobby beginnt und quasi der The Chosen One ist, der Auserwählte eine, der spielleiten darf, oder der Dumme, der sich zuerst die Box gekauft hat, dann kommt man nicht unbedingt dazu zu sagen, oh wow, ich habe mir noch diese 45 verschiedenen Fremdrassen überlegt und diese 200 Götter in einem äußerst komplexen Pantheon erstellt und so wie ich das jetzt gerade für meine Welt mache, mir noch 60 Sprachen überlegt, die untereinander Verwandtschaftsbeziehungen haben, damit wir überhaupt starten können, sondern ich glaube, dann ist man froh, wenn man die Grundlagen bekommen hat, das System kennt und irgendwie ein paar gute Ideen für Abenteuer findet oder selbst erstellt im besten Falle. Ja, also auf jeden Fall königsdisziplinstechnisch eine wirklich so durchdachte Welt zu erschaffen, da fließt ja auch einiges an Arbeit rein und spätestens muss man dann ja auch gewillt sein, die Arbeit dafür zu investieren. Das sind ja dann Unsummen an Stunden, die man in das World Design stecken muss. Und wenn man gerade als junger Spielleiter auch dann einfach erstmal sich ausprobieren möchte und zu gucken möchte, wie denn der Stil des Leitens in der Sitzung selber ist und nicht in der Vorbereitung, dann kann ich auch sehr nachvollziehen, dass halt wirklich dieses hohe Weltbuilding, Worldbuilding, das war ein krasser Denglizismus, erst einmal von den Leuten reduziert wird, wie du schon gesagt hast, auch und auch aus meiner Sicht aus nachvollziehbaren Gründen. Gerade als junger Spielleiter, der ich ja selber noch gar nicht so lange in dem Business dabei bin, Spielleiten tue ich erst seit 5,5 Jahren. Das mag für manche Zuhörer schon nach utopisch viel Erfahrung klingen, aber ich sag's mal so, Fehler macht man da auch noch ständig. Und als ich angefangen habe, dieses Spiel zu spielen, da hatte ich erstmal nur das Regelwerk, die Regeln. Und dann habe ich einfach meine Spieler in eine mir passend erscheinende Szenerie geworfen. Die, muss ich mittlerweile sagen, so fremd und ab von dem eigentlichen System ist, dass das an sich eine richtige Verschandelung der Mühe war, die Leute da reingesteckt haben. Aber es hat Spaß gemacht und es hat funktioniert. Das ist dann quasi die Kehrseite, weil im Endeffekt meine Spieler genauso unerfahren waren wie ich. Ja, also ich glaube, da sprichst du auch genau den richtigen Punkt an. Es ist immer eine Entwicklung im Spielleitersein drin, die mit der Entwicklung der Spieler einhergeht. Also im besten Falle sind unerfahrene Spieler bei einem erfahrenen Spielleiter dabei, der mit ihnen umgehen kann. Im schlimmsten Falle sind es erfahrene Spieler und ein sehr unerfahrener Spielleiter und die Spieler begrüßen das nicht, dass der Spielleiter unerfahren ist, also stellen zu hohe Anforderungen. Ich habe selber beides noch nicht so erlebt. Ich bin mit einem Anfänger eingestiegen. Wir haben also alle quasi dieses wunderbare Hobby gemeinsam erforscht und habe dann eben aber auch Variante Spielleiter, also unerfahrenere als mich selbst und irgendwann dann auch noch erfahrenere als mich selbst gefunden. Das war ganz angenehm. Aber ich glaube, man kommt an den Punkt, wo man sich immer noch ein bisschen voranbringt und das Lernen des Regelwerks, das Entwerfen erster Szenerien, das steht halt auch sehr am Anfang des Spielleitens. So, dass man ist der Regelfitteste, der sich am besten darin auskennt, was man denn würfeln muss vielleicht. Man hat eine Idee und erschafft dann daraus einen Moment. Und das Entscheidende ist ja, dass es allen Spaß bereitet. Mhm. Weil ich glaube, wie bei allem, also ich meine, jeder, der irgendwie mittlerweile die Serien-Großanbieter wie so Netflix oder Amazon oder sowas genießt, weiß, dass irgendwie nach der dritten Staffel das, was in der ersten Staffel aufgekocht wurde, meistens nicht mehr spannend genug ist. Man hat steigende Anforderungen und ich glaube auch, wenn ich jetzt heute mir nochmal Xena oder Herkules angucken würde, die ich in meiner Jugend irgendwie viel gesehen habe, dann würde ich irgendwann sagen, okay, nach 6 Staffeln Xena wäre vielleicht der Plot noch ein bisschen anpassend zu gewesen. Er wurde angepasst, er ist viel düsterer geworden. Also ich spreche für einen Freund. Aber ich glaube, man muss eben wie jeder in dem Genre des Geschichtenerzählens, ob es nun Autoren, Drehbuchautoren oder Spielleiter sind, einfach an den Punkt kommen, wo man immer weiter ins Detail geht und immer ja, interessantere Geschichten erzählt, die mit den eigenen Fertigkeiten eben auch steigen müssen. Also ich glaube, es reicht nicht, wenn man über Jahre dieselbe humorvolle Runde spielt, die so ein sehr oberflächiges Bashing betreibt. Ich glaube, man kommt an den Punkt, wo man mehr möchte. Zumindest geht es mir so und ich habe auch das große Glück, dass ich allen Spielern, denen ich bisher begegnet bin, die mich länger ertragen haben, auch einfach diese Anforderungen hatten. Da muss ich auch wirklich sagen, dass sich diese Entwicklung bei mir sehr schnell eingestellt hat. Ich spiele auch sehr viel Pen-and-Paper-Rollenspiele, was dann auch dazu führt, dass man natürlich schneller an Erfahrung kommt und auch schneller an die Grenzen des einfach nur Würfelwürfelns kommt, weil ich irgendwann einfach festgestellt habe, also Würfelwürfeln bringt Spaß und so, aber das ist einfach nicht die Komplexität, die ich mir erhoffe von einer Welt, in der ich machen kann, was ich will. Da kurz der Exkurs, Pen-and-Paper-Rollenspiele sind im Endeffekt eine Vielzahl von verschiedensten Regelwerken, die allesamt eine fremde Welt beschreiben, in denen man dann mit Würfeln und der Hilfe eines eben angesprochenen Spielleiters, der die Szenerie aufbaut und allen erzählt, was passiert, ja, im Endeffekt Abenteuer erlebt. Es ist im Grunde ein interaktives Geschichtenerzählen, ohne festes Ende, mit Varianten Teilnehmern. Und im Grunde kommt man nie zu einem endgültigen Ende einer Geschichte, wenn man es nicht möchte. Und ein weiterer Aspekt, es ist ganz, ganz viel Improvisationsschauspiel. Genau, dass man aber gleichzeitig zu Hause und ohne viel Requisiten machen kann. Was sehr schön ist, das ist der Vorteil an Pen-and-Paper-Rollenspielen. Es gibt eine Initialinvestition, aber wenn man die getätigt hat, dann hat man im Endeffekt die Ausgaben für das Hobby neben den Snacks und ähnlichen Dingen, die man kauft, eigentlich getätigt. Ja, ich habe letztens übrigens gelesen in 111 Gründe, warum man Rollenspiel lieben sollte, dass angeblich Spielleiter diejenigen sein sollten, die keine Snacks providen, weil sie ja das Abenteuer vor- und nachbereiten und Spieler es ihnen dadurch danken sollten, dass sie auf dem Meistertisch dann Snacks und Kleinigkeiten opfern. In dem Kontext ist Meister vielleicht auch wieder okay. Sie sollen wie dem Lehrer damals den Apfel auf den Pult legen. Ja. Also, leg mir deinen Apfel auf das Pult. Na gut, ich kann dir gerne einen Apfel aufs Pult legen, du. Ja. Jetzt habe ich natürlich vergessen, warum ich den Exkurs begonnen hatte, wo ich eigentlich hin wollte damit. Ach, so. Kurze Recherche und ich weiß wieder, wo ich war. Und zwar nur Würfel würfeln in einer Welt, die man selber maßgeblich als Spieler und als Spielleiter mit beeinflusst, dann nicht die Gelegenheit zu nutzen und mit Stimme und Tat und Beschreibung dessen, was man tut, diese Welt auch wirklich emotional und charakterinhärent zu verändern. Das ist für mich wirklich eine Verschwendung geworden, wenn ich im Vergleich dazu die Runden sehe, die ich früher gespielt habe, wo man im Endeffekt durchgehend nur Witze gerissen hat, während man als Gruppe von Gewaltverbrechern durch die Lande gezogen ist, um irgendwelche Goblin-Familien auseinanderzureißen. Ja, das englische Fachwort dafür ist Adventuring Murder Hobos. Oh boy, da willst du dich vielleicht nochmal räuspern. Adventuring Murder Hobos. Ja, genau. Wunderbarer Begriff, wie ich finde. Und Murder Hoboing ist auch tatsächlich ein funktionales Verb geworden. Ja. Allen Hobos bitten wir an dieser Stelle, das zu entschuldigen. Natürlich seid ihr keine Adventure. Ra. Nur Murder Hobos. Ja. Im Übrigen muss ich sagen, so für ein Spaß-Rollenspielsystem wäre Adventuring Murder Hobos auch mal ein witziges Prinzip wahrscheinlich. Genau, also alle Kickstarter da draußen, wenn ihr möchtet, dass wir ein Adventuring Murder Hobo Abenteuer Kampagnen-Set schreiben, startet ein Kickstarter und bezahlt uns Millionen. Wir providen ja das Geld nicht, das seid ja ihr. Bitte, ja. Wir brauchen es dringend. Für unsere Hobos. Dabei finde ich diverse Kieler Obdachlose sehr nett. Ja, viele. Also, ja. Also auch in Hamburg. Ich hab auch einfach wirklich meine Lieblingsobdachlosen. Wir kommen vom Thema ab. Ivo. Ist das Mörder? Oder Abenteurer? Leider nein. Der eine vielleicht. Vielleicht kannst du mal fragen, ob er Goblins erschlagen hat. Oh, kommt drauf an, wie drauf ich war. Genau, aber das ist quasi so ein bisschen die Quintessenz des Ganzen. Nicht Mörderhobos, sondern Rollenspiel. Genau. Weil Rollenspiel die Würze des Ganzen ist, die mich dieses Spiel wirklich jede Woche seit Jahren umsetzen lässt. Ja, und ich glaube auch, dass der Spielleiter da zum Beispiel, wenn er sich wirklich weiterentwickeln will, auch ein breiteres Feld abdecken muss als Spieler. Also ich kenne viele Rollenspieler und habe im Laufe meiner vielen Freundschaften und des Hobbys einfach auch viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Und trotz alledem habe ich erfahrungsgemäß gemerkt, dass man als Spieler selber eine gewisse Tendenz zu bestimmten Figuren hat. angefangen von vielleicht seinem lieblingsgespielten Geschlecht über irgendwie seine Lieblingsaufgabe in der Gruppe, also ob man dann da irgendwie der Heiler, der Kämpfer, der Tank, der Priester, der Magier, vielleicht einfach nur der schwertschwingende Mörder-Hobo sein möchte. Da gibt es Präferenzen, und auch wenn Leute daraus ausbrechen, natürlich immer wieder, und man sich auch versucht, da ein bisschen rauszuhebeln, kommt man häufig an, wenn man das alles runterbricht, auf dieselbe Rolle, denselben Charaktertyp wieder zurück. Als Spielleiter hat man dieses Privileg im Grunde nicht. Als Spielleiter musst du den nicht-adventuring, nicht-murdering-Hobo spielen können, der Spieler vor dem Palast anbettelt und devot und unterwürfig ist und um ein paar Kupfer bittet, und man kann gleichzeitig dann wenige Schritte später eine arrogante Palastwache und einen megalomanischen König im Palast darstellen, der mit den Spielern oder besten Falle den Spielern und Spielerinnen begegnet, vielleicht noch mit unterschiedlichem Geschlecht, in unterschiedlicher Stimmlage, in unterschiedlicher Weltansicht und völlig unterschiedlichen Motiven. Und man muss davon ja nicht nur drei darstellen, sondern wenn sich die Spieler entscheiden, diesen Palast zu erkunden, ja, man potenziell 200 verschiedene Rollen auf der Hand halten müsste, wollten sie sich wirklich an jeden wenden. Das ist ein Worst Case, den ich zum Glück so noch nie erlebt habe. Ich habe aber durchaus erlebt, dass ich in Welten Gelegenheiten dargestellt habe, die meinen Spielern so zugesagt haben, dass sie sehr viel Zeit an Orten verbracht haben und versucht haben, die Leute vor Ort kennenzulernen, der Ort ihnen selber ans Herz gewachsen ist, und dann ist man als Spieler da schnell gezwungen, irgendwie 30, 40 verschiedene Figuren darzustellen. Ich habe meine letzte Gruppe in einem Mittelalter-Setting in eine Stadt geführt. Die Stadt hat knapp 6000 Einwohner, ist also eine riesige Stadt im Mittelalter. Und dann haben sie da erstmal ein Jahr lang der Realzeit drin verbracht mit ihren Rollen. Und ich habe eine Liste, einen riesigen Katalog von Leuten, die sie mit Namen kennen, von Orten, die sie mit Namen kennen und wie sie zu denen stehen. Es ist teilweise schon nicht per se anstrengend, weil man trifft ja zum Glück nicht alle Leute gleichzeitig. Aber es kann sehr schnell sehr anstrengend werden, wenn man wirklich versucht zu markieren, wen man gerade spricht, weil die meisten Leute sprechen mit einer Stimme. Ich habe mir angewöhnt, als Spielleiter mit so roundabout 10, 15 verschiedenen Stimmen zu reden, aber auch damit kann man dann nicht sinnvoll so viele Charaktere abdecken. Dann, wenn ich dann wirklich authentisch weiter in meiner Funktion als das sind alles andere Leute reden möchte, dann muss ich denen irgendwelche Sprachfehler geben, besonders schnell, besonders stotternd reden. Und selbst das kommt irgendwann an seine Grenzen, und plötzlich erinnert die dicke Bäckerin doch an die dickliche Wirtin, die man vor 3 Jahren das letzte Mal gesprochen hat. Dann wiederum kommen dann Leute aber auch an, hey, die klingt total wie. Und daraus hat man dann doch wieder so ein bisschen einen Moment der Nostalgie geschaffen. Aber dennoch, Spielleiten ist, was das Stimmpotenzial betrifft, manchmal echt eine aufwendige Aufgabe. Ja, auch in allem anderen. Also auch irgendwie sich zufällige Notizen zu machen. Also der Worst Case, auch da wieder die Spieler treffen auf eine Wache, die also nicht nur ihre Aufgabe erfüllt, nachts da zu sein, damit der Spielleiter behaupten kann, die Straßen werden nachts patrouilliert. Und die Spieler kommen aus den Gründen, die ja völlig willkürlich erscheinen mögen, dazu, diesen Mann anzusprechen. Und dann unterhalten sie sich plötzlich mit diesem Nachtwächter, der eigentlich überhaupt gar kein Profil bekommen hat vom Spielleiter, sondern einfach nur eine Figur im Hintergrund war. Man kann sich das so vorstellen, als würde man sich ja irgendwie eine Dokumentation angucken oder vielleicht eine Serie, und plötzlich wird eine völlig aus dem Hintergrund herumlaufende Figur, der ein Statist quasi, der niemals eine Sprechrolle bekommen sollte, von dem Schauspieler angesprochen und muss jetzt improvisiert darauf irgendwie reagieren und eine Rolle erschaffen. Dann steht man da, und dann finden sie diese Figur auch noch sympathisch, und dann wird der Nachtwächter in das Land, in den Landsitz der Herrschaften eingeladen und mit Kutsche abgeholt und wird dann aus welchen Gründen auch immer Sekundant bei einem Duell, weil sie jemanden Offiziellen dabei haben sollen, und schon hat man irgendwie aus dem Nichts Figuren erschaffen müssen und den treffen sie dann 3 Jahre später wieder, weil der doch damals so nett war. Dann ist man herausgefordert als Spielleiter. Ja, wobei ich auch sagen muss, einer der großen Spaß- und Entertainment-Aspekte ist im Endeffekt auch genau das. Das super spontane, extrem adaptive Erschaffen von Situationen, die man nicht vorhersehen kann. Es ist für mich die große Herausforderung als Spielleiter und gleichzeitig auch der große Spaß. Ich würde es gar nicht anders wollen, sodass die Leute eben die Freiheit haben, alles zu tun, impliziert auch, dass ich diese Freiheit auch für meine Spieler genieße. Es gibt ja auch das Prinzip Railroading, was ja das Schienenlegen für die Spielergruppe impliziert, dass sie quasi erfahren, in dem Wirtshaus weiß der dritte Bauer von links mehr. Dann geht die Gruppe zu dem Bauern, dem dritten Bauern von links und redet mit dem. Der sagt ihm dann, im Nachbarort habe ich den bösen Hexer zuletzt gesehen und ich weiß, dass er da mit einer Prostituierten verkehrt ist. Dann gehen sie weiter ins Nachbardorf zu der Prostituierten. Und so kann man theoretisch eine Gruppe sehr, sehr direkt railroaden. So ein bisschen Schienenlegen ist ja so schon auch mit dabei beim Spielleiten, weil man den Leuten natürlich Informationen und Anreize an die Hand geben muss, damit sie eine Motivation entwickeln, überhaupt etwas zu tun. Denn die Gefahr von Stagnation in einer Rollenspielgruppe besteht immer. Aber das würde ich nicht mit Railroaden gleichsetzen, dass ja wirklich eine Bahn, eine Lösung für ein Problem vorsieht. Und nicht 30 Wege, die aber irgendwann zum ähnlichen oder selben Ziel führen. Das ist so ein bisschen das, was ja auch quasi das vorhin von dir angesprochene Pen and Paper von den, ich glaube mittlerweile immer noch allen digitalen Rollenspielen irgendwelcher Spieleverlage unterscheidet. Es gibt vorhersehbare Lösungen, aber es ist quasi ein Open-World-Setting und wenn sich Spieler entscheiden, etwas völlig anderes zu tun, dann ist das völlig machbar und ein guter Spielleiter, wie du eben meintest, also jemand, der nicht railroadet und der seinen Spielern die ganze Offenheit einer Welt darbieten will, der wird sie da auch nicht unbedingt dran hindern. Anders als es irgendwie Rollenspielsysteme im digitalen Raum machen, einfach weil die Rahmenbedingungen da andere sind. Ich denke auch, dass ein Computer, der es schafft, authentische Open World darzustellen, mit variablen Inhalten, Quests etc. Das schafft einfach schaffen unsere PCs einfach nicht. Nee, noch nicht vielleicht. Genau, ja. Also, wer weiß, wie sich das noch ändern mag. Aber ich muss nochmal eine Lanze für die brechen, die das nicht können. Also, ich möchte natürlich gerne alle dazu anregen, so spontan wie möglich zu sein, so viel zu improvisieren, wie es geht, weil ich das gut kann mittlerweile, ich es vielleicht auch schon immer ein bisschen beherrscht habe und es unglaublich trainiert, flexibel auf Situationen zu reagieren. Aber sich zu sagen, ich bin eigentlich voll schlecht im Improvisieren und ich kann eigentlich ganz schlecht spontan auf Situationen reagieren, heißt ja nicht, dass du deswegen nicht spielleiten kannst. So, mhm. Also ich habe angefangen, meine ersten Abenteuer handschriftlich en Detail aufzuschreiben und versucht dann einfach diesen willkürlichen Verhalten von Spielern entgegenzuwirken, indem ich versucht habe, alle möglichen Lösungen und Impulse einfach auch niederzuschreiben. Es hat dann sehr schnell meine mir inhärente Faulheit zugeschlagen und gesagt, Digi, lass das mal. Du improvisierst einfach und machst dir nur noch Eckdaten. Mittlerweile habe ich bedauerlicherweise nicht mehr Eckdaten und arbeite einfach völlig frei vom Papier. Das führt dazu, dass manche Dinge einfach in Vergessenheit geraten nach Jahren. Aber mein Gedächtnispalast ist gut ausgebaut dafür. Man muss auch sagen, wenn Dinge in Vergessenheit geraten und der Spieler nach 3 Jahren ankommt mit, ich habe da noch diesen Ring, übrigens ein sehr klischeehafter Spruch, der in gesucht wie jeder Rollenspielrunde schon gefallen ist, dann sind weder Spieler noch Spielleiter irgendwie besonders schuld, wenn dieser Ring am Ende dann doch nur noch irgendein gammeliger Silberring ist. Genau, statt irgendwas Wichtiges, was man in den Feuer werfen könnte. Das wäre ein wunderbarer Plot-Twist in Herr der Ringe gewesen. Was ist denn das eigentlich für ein Ring? Keine Ahnung. Wird seit Generationen vererbt. Ja, der liegt jetzt hier. Genau, ich war da 3000 Jahre zuvor. Gandalf. Hexe oder so. Ja, irgend so ein alter Mann mit Bart. Er kam an und sagte mir, er braucht den Ring. Und ich sagte ihm, geh runter von meinem Rasen, du Hobo. Adventuring Hobo. Mörder Hobos, der hat den letzten Balrog umgebracht. Das war eine bedrohte Spezies. Ja, aber, also, ich meine, Balrog raus aus Mittelerde und so. War auch nur Selbstverteidigung. Ja, echt. Also. Hätte er den mal mehr trinken lassen, ne? Irgendwas wollte ich noch zum Thema davor sagen. Was hatten wir da? Wir hatten da Railroading, richtig. Die Idee, dass Railroading in Ordnung ist, finde ich tatsächlich auch. Und nicht nur Railroading, weniger Railroading als vielmehr penibles Aufzeichnen seiner Notizen. Ein guter Freund von mir, der auch Spiel leitet zum Beispiel, weiß ich, ist extrem penibel in seiner Schreibweise. Der hat unsagbar ausgeklügelte Notizen mit 3000 verschiedenen Feinheiten, alle Orte in einem weiten Umkreis bereits ausdesignt mit den wichtigen Personen, die da drin leben, wo die Stadt liegt, wie die Wetterlage ist, wie die Vegetation da drumherum ist. Und das finde ich tatsächlich auch sehr respektabel, weil man die Mühe dahinter anerkennen kann. Man sieht sie, man kann sie anerkennen. Und er ist natürlich, was die reine Vorbereitung von NSCs und Namen, insbesondere Namen betrifft, sehr gut vorbereitet. Aber meiner Meinung nach, und was du auch gerade schon gesagt hast, schränkt es durchaus gelegentlich die Kreativität und die Spontanität in einer Situation stark ein. Nicht immer, manchmal wäre es gut, wenn ich mir den Namen von vorab überlegt hätte, aber man sucht sich ja auch nicht aus, wann Spontanität gut ist und wann Geplantes gut ist. Ja, da, also Namen sind auch eine der wenigen Ausnahmen, was bei mir Notizen angeht. Ich habe immer irgendwie zu Beginn einer Kampagne oder wenn ich merke, ich laufe langsam leer, schreibe ich mir einen DIN A4-Zettel voll mit Namen. Das variiert dann immer noch so ein bisschen je nach Welt und Menge der namensgebenden Völker, denen man so begegnen kann. Also wenn wir, keine Ahnung, Europa zum Beginn des 20. Jahrhunderts nehmen, in so einem Cthulhu-Setting, das nach H.P. Lovecrafts Romanen entstanden ist, dann spiele ich irgendwie in einem Europa, das eine Kolonialisierungsphase hinter sich hat, wo Deutschland und England ähnlich wie Frankreich sehr dominant sind, wo es eine ganze Zeit en vogue war, sich mit französischen Namen noch zu schmücken. Dann muss ich was ganz anderes vorbereiten, als wenn ich jetzt quasi da in das angesprochene Mittelerde nehmen würde und nur in Hobbington spiele, wo es einfach nur Halblinge gibt und mir vielleicht noch zwischen den verschiedenen Familien Beliebtheitsnamen überlegen müsste, aber trotzdem sie alle gleich nach den Halblingsnamen, also den Hobbit-Namen klingen. Ja, das stimmt natürlich. Setting gibt da sehr stark die Namensgebung vor. Genau. Ich glaube aber auch, also wie du deinen Namen auswählst, bei mir sieht das so aus, dass ich meistens einfach den erstbesten Namen nehme, der mir einfällt, der authentisch genug für die Situation klingt und habe deswegen auch diese Hemmschwelle mir selber abgebaut, Charaktere irgendwie aufwendig benennen zu müssen. Viele Leute kennen das zum Beispiel, wenn sie Online-Rollenspiele oder sowas spielen und ihren Charakter benennen müssen und dann stundenlang nicht zufrieden sind. Da habe ich mittlerweile überhaupt keine Sorge mehr. Ich nehme einfach den ersten Namen, der mir in den Kopf ploppt und sage dann, alles klar, dann ist das... Ich bin Big Dick 42, der menschliche Krieger. Genau das hat man bei Online-Systemen sehr häufig. Entschuldige bitte. Das ist richtig, aber die benennen das nicht, weil sie einen besonders guten Namen suchen, mit dem sie sich identifizieren können. Die benennen das so, weil sie einfach irgendeinen Namen haben wollen, unter anderem Big Dick, der Zerstörer. Was wiederum ein sehr witziger Name wäre. B-I-C-D-I-C, Big Dick. Ja, auf jeden Fall. Wer kennt's nicht? Guter Ork-Name, den merke ich mir. Ja, Credits da draußen, wer sich im nächsten System so nennt, den wir dann treffen. Ja, Sandpicks von Big Dick, der Zerstörer. Sand, oh, Big Dick Picks. Big Dick Picks. Big Dick Picks. Auch übrigens ein sehr schöner Songtext. Da könnte man bestimmt einen neuen Sommerhit draus schreiben. Obwohl, ja, vielleicht nicht. Vielleicht nicht Sommerhit. Die schwänzige Schweine. Wobei Dick ja auch noch der Spitzname für jemanden. Dick schwänziger Richard? Ja, genau. Ah, nee. Nein. Dick Richiger. Dick Richardiges Schwein. Ja, beziehungsweise die Schweine von dem dicken Richard. Oder von dem großen Richard sein könnten. Big Dick's Pigs. Big Dick Pigs. Okay, zurück zum Thema. Oder das dicke Schwein namens Richard. Wie auch immer. Ach ja, was für ein schönes Thema, dieses Spiel leiten doch. Ja, ja, aber genau, also ich habe ehrlich gesagt nach Railroad. Achso, bei Namen waren wir mit. Ja, genau, genau, genau, genau. Ja, Namen improvisieren finde ich ja schwierig, wenn man mit Fremdrassen arbeitet. Jetzt ist irgendwie das Beispiel von mir natürlich vorhin in dem Europa des frühen 20. Jahrhunderts noch recht leicht, weil sich vielleicht jeder, der ein bisschen Schulbildung genossen hat, zumindest an so 15 Namen erinnern kann, die man irgendwie reinwerfen kann kulturell. Wenn ich jetzt in eine völlig abstrakte Welt gehe, in der es irgendwie Elfen und irgendwie Dämonen und keine Ahnung, Trolle, Zwerge und Feenwesen gibt, dann komme ich schnell an die Situation, dass irgendwie ich mir deutlich seltsamere Namen improvisieren muss. Und ein guter Freund von mir, mit dem ich sehr lange Jahre gespielt habe, haben wir festgestellt, hat zum Beispiel eine Tendenz zu Namen, die mit G beginnen. Wir haben einfach immer unsere Namen der NSCs aufgeschrieben, um zu sehen, was so Nicht-Spieler-Charaktere eben, also dass wir den Namen und Eigenschaften zu archiviert haben und haben dann festgestellt, dass ich glaube irgendwie 75% seiner Figuren ein G am Anfang hatten. Genauso wie er eine Tendenz zu magischen Dolchen und Kugeln hatte. Ich muss sagen, bei mir habe ich die Tendenz festgestellt, dass weibliche NSCs meistens häufig mit einem M beginnen. Spätestens in einer Runde, die wir gemeinsam spielen, die Trinität von Milana, Melina und Milena, die allesamt gerade plotrelevante Charaktere gleichzeitig im selben Abenteuer sind. Und wir hassen ihn ein wenig dafür. Ich hasse mich selbst dafür, weil ich nicht mal mitbekommen habe, dass ich die Charaktere so benannt habe, weil ich einen der Charaktere vor Äonen benannt habe und die anderen beiden sollten ähnlich klingen, aber halt nicht komplett gleich. Und dann kommt da der dritte Name dazu und schließt den Kreis und es ist ein schönes Chaos und selbst ich muss ständig überlegen, halt, wen meine ich gerade, wen habe ich angesprochen? Tja. Ja, ich habe in einer Runde, die ich etwas über 10 Jahre gespielleitet habe, mir auch die Mühe gemacht, eigentlich möglichst alle Namen aufzuschreiben. Zum einen, damit ich selten Namen doppelt verwende. Also auch da verwende ich gelegentlich Namen doppelt, weil ich der Meinung bin, dass es eben auch trotz alledem, und ich, auch wenn ich es nicht gerne höre, eine Menge Ollis da draußen existieren und ich nicht der Einzige bin. Und ich trotzdem versucht habe, natürlich möglichst viele Varianten zu haben und mir dann zur Aufgabe gestellt habe, wenn ich gemerkt habe, dass ich habe jetzt besonders viele Trollinnen, die ein S am Namensbeginn haben. Vielleicht solltest du dir jetzt mal einen anderen Buchstaben suchen. Ich das gemacht habe und jetzt auch vor allen Dingen zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich habe eine durch mein wahrscheinlich, also ich kann es nicht mehr genau begründen, wo es herkommt, aber ich habe eine Tendenz dazu, mehr Männer in bestimmten Rollen einzufügen. Ich habe dann lange die Theorie gehabt, dass es vielleicht einfach daran liegt, dass ich selbst von meinem mir zu definierten Geschlecht ausgehe und dann sage, okay, vielleicht habe ich eine sehr männliche Sicht auf die Welt. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, einfach auszuwürfeln, welches Geschlecht die Rolle hat, wenn es nicht explizit von mir beabsichtigt relevant ist, welchem Geschlecht sie folgt. Aber ich habe auch bei weiblichen Spielleitern festgestellt, dass da eine Prägung existiert, die in bestimmten Rollen mehr Männer zulässt. Also leider sind wir um den kurzen Ausflug in die Emanzipation im Rollenspiel zu fahren, häufig genug leider noch vorgeprägt von bestimmten Geschlechtsrollen. Das Ding ist ja aber auch, dass bestimmte Geschlechterrollen, wie ich finde, eine gewisse Vorprägung auch vertragen können, weil manche Rollen dadurch auch meiner Meinung nach authentischer werden für das Empfinden des Spielers, weil sie ein bestimmtes Geschlecht haben. Weil man zum Beispiel ein feudales Mittelalter-Setting spielt, das wirklich versucht, ein europäisches Mittelalter darzustellen und deswegen auch einfach gerade in den Herrschaftsriegen weniger feminine zentrale Rollen existieren, in zumindest entscheidender Funktion. Ja, aber, also, es ist eigentlich gar keine Debatte, die ich lostreten wollte, aber außerhalb von quasi dem Histoire und der Historie, die wir in Europa und anderen Orten dieser Welt haben, ist ja alles, was das Fantastische im Rollenspiel ausmacht, eben genau etwas anderes. Und also quasi eine Frau an der Waffe nur als den einzigen kämpfenden Amazonenstamm zu definieren, wäre traurig. Ja, und ich muss auch sagen, ich habe festgestellt, dass ich so eine gewisse Tendenz habe, gerade magische mächtige Person weiblich zu machen, während ich weltlich mächtige Person männlich gestalte. Das ist mir so ein bisschen auch aufgefallen. Ja, man hat einfach irgendwo seine Tendenz. Das Schöne ist ja, wenn man das selbst bemerkt, ist das ja auch wieder etwas, an dem man feilen und arbeiten kann. Mhm. Oder es eben Zufall überlässt, wie bestimmte Situationen sind. Eine der letzten Städte, die ich entworfen habe für die Charaktere der gemeinsamen Gruppe, da habe ich festgestellt, dass ich glaube, 70% aller relevanten Figuren, denen die Spieler begegnen, weiblichen Geschlechts sind und in entscheidenden Positionen sitzen. Also entweder als religiöse Leiter, als Kommandanten des Militärs, der Stadtwache und anderer Bereiche. Da habe ich sehr viele weibliche Rollen, weil ich das eben zum Beispiel zufällig ausgewürfelt habe. Das schafft aber gleichzeitig auch wieder Momente, die erinnerungswürdig erscheinen, weil es für den Spieler dann vielleicht ungewohnter ist, das so unproportional häufig zu haben. Das war auch in dem Moment der schöne Moment, wo die Frauen sehr, sehr viel auch wichtige Handwerker in der Stadt waren und deswegen natürlich der plakative Spruch Frauen an die Werkbank dabei entstanden komme und nicht die derben männlichen Berufe wie Koch oder Schneider, nicht Sabanolli. Das ist kein Speichel. Ja, aber dadurch ist tatsächlich eine sehr lustige Szene zumindest entstanden, wo wir dann gezielt die Geschlechterrollen auch irgendwie auf den Kopf gedreht haben, auch in unserer quasi humorvollen Darstellung des Ganzen. Das fand ich auch sehr schön, sehr erfrischend. Insbesondere aber, das ist ja auch dann teilweise dem System, das du für die Welt, in der wir gerade spielen, entworfen haben, dass es eben ein System ist, wo Geschlechtlichkeit nicht die Wertigkeit oder die Führungsfähigkeit einer Person vorlegt. Weil du ja dediziert sagst, die Geschlechter sind da im Endeffekt gleich wahrgenommen. Ja. Was aber auch glaubwürdig ist in dem Szenario, in dem wir spielen, eigentlich in den meisten Szenarien. Ach, in der wirklichen Welt natürlich. Genau. Ja, aber das, finde ich, führt auch sehr schön ein weiteres Feld des Spielleiters, finde ich, vor Augen, nämlich, dass man sich mit unglaublich vielen Details beschäftigen kann. Nicht muss, aber wenn man an sich selber irgendwann erhöhte Anforderungen legt, von denen wir ja vorhin sprachen, dann kommt man irgendwann auch an den Punkt, wo man einfach sein Fachwissen, seine Sicht auf Dinge und sein Wissen um Dinge erweitern will und muss. Ich bin Wikipedia unendlich dankbar für so viele Dinge, die ich jetzt spontan nachschlagen kann, wofür ich früher irgendwie den dicken Brockhaus aus dem Regal hätte holen müssen, wenn meine Eltern einen besessen hätten. Wenn ich mich jetzt frage, ach, wie schwer ist eigentlich so ein Wildschwein in einem Setting, in dem die Kreatur nicht irgendwie von einer asphaltierten Landschaft, wie wir sie heutzutage haben, eingeschränkt werden, sondern wie groß sind die mal geworden, wie schwer sind die, welche Menge an Fleisch hätten die produziert, wenn die Charaktere wirklich der Meinung wären, sie können sowas jagen. Und warum reden Leute ständig davon, dass Könige von Wildschweinen aufgeschlitzt werden, wenn die Viecher, wenn ich mir die in meinem örtlichen Tiergehege angucke, halt nicht viel größer als mein Schäferhund sind. Das ist auch eine der Dinge, die ich mir tatsächlich dann zu der Frage eines Spielers, ob man auf einem Wildschwein reiten könnte, auch zum Beispiel mal angelesen habe, wie groß die Viecher eigentlich in freier Wildbahn damals geworden sind. Und ein Zwerg könnte meiner Meinung nach durchaus auf einem Wildschwein reiten. Ich glaube, eine der seltsamsten Fragen, die mich und einen Spieler mal beschäftigt haben, völlig out of context jetzt, war die Frage, wie viel Liter Flüssigkeit am Tag ein Pferd von sich gibt, durchschnittlich gesehen, und in welchen Mengen auf einmal. Ich kann den genauen Kontext nicht mehr herleiten. Ich glaube, es ging um die Notwendigkeit, Flüssigkeit zu bekommen und sie magisch reinigen zu können. Also im Zweifelsfall auch Urin zu trinken. Hier Props an Bear Grylls. und Rüdiger Neberg wahrscheinlich würde es auch tun. Aber das hat auch meine Recherchefähigkeiten und mein Fachwissen einfach weit überfordert. Da stößt man an die Grenzen dessen, was man machen kann. Und gleichzeitig führt es wunderbar auf, wie weit Improvisation manchmal notwendig ist und manche Dinge nicht mit Recherche, sondern einfach mit einem guten, das ist jetzt aber so und Punkt aus, entschieden werden dürfen. Ich muss auch sagen, so gerade dieser Aspekt, dass als Spielleiter man auch demonstrieren kann, wie versiert man in seinem Wissen ist, der macht mich teilweise sehr glücklich. Und man kann ja, man hat ja große Professionalisierungsbemühungen dann wirklich an den Tag gelegt, wenn ich zum Beispiel über lange Zeit recherchiere, was die Bevölkerungsdichte Deutschlands im 13. Jahrhundert ist, um dann zu erörtern, wie dicht Siedlungen besiedelt sind im Gegensatz zu ländlichen Regionen und das alles dann auf einen diversen Länderbereich mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen runterbreche, um die mit jeweiligen Bevölkerungsdichten etc. zu versehen. Es sind einfach so spezialisierte Themen, über die man sich informiert, dass ich das auch wieder A, finde ich super spannend und B, ist es tatsächlich ja auch für das Allgemeinwissen und die Bildung, die man sich dabei selbst zuführt, schon ein sehr positiver Aspekt, den ich wahrgenommen habe. Was ich doch alles dadurch gelernt habe. Genau. Aber gleichzeitig finde ich, ist das auch der Punkt, der viele abschreckt. Also wenn ich nochmal zurückdenke, ein Vierteljahrhundert, und mich an den Anfang meiner Rollenspielkarriere zurückdenke, dann fand ich das immer sehr abschreckend, auch gleichzeitig zu sehen, wie hoch solche Anforderungen sein könnten. Also die Befürchtung dahinter, dass mich jemand fragt, wie viel Liter Urin ein Pferd am Tag abgibt oder wie hoch der Anteil von, Menschen mit baskischer Abstammung in Zentraldeutschland im 13. Jahrhundert sein könnte, dann wäre ich wahrscheinlich vielleicht nie Spielleiter geworden, weil mich das sehr abgeschreckt hätte. Also man muss immer sich noch vor Augen führen, dass solche Anforderungen schön und gut sind und dass das eigene Credo, sich da weiterzuentwickeln, ein gutes und wichtiges Credo sein sollte für Spielleiter, aber es eben nicht zuvorderst steht. Insbesondere auch, weil es für Spieler gar nicht zuvorderst steht. Ich habe es seltenst erlebt, dass ein Spieler jetzt wirklich eine authentische, das musst du mir jetzt aber nachschlagen, Antwort von einem Spielleiter hören wollte. Meistens ist das so, boah, das wäre jetzt interessant zu wissen. Und wenn man dann die Muße hat, sich das auch anzueignen, dieses Wissen und das nachzuschlagen, dann soll man das gerne tun. Aber wie du schon gesagt hast, man soll sich nicht davon abschrecken lassen, dass man nicht weiß, was eine baltische Form des Giebelbaus im 17. Jahrhundert ist. Das ist auch übrigens gerade völlig aus den Haaren herbeigezogen. Ich weiß nicht mal, ob es eine baltische Form des Giebelbaus gibt. Wenn ihr das wisst, dürft ihr uns das gerne schreiben. Schreibt es in die Kommentare, unten in der Videobeschreibung. Nein. Instabitch. Genau. Ja, genau, aber also wie gesagt, man sollte seine eigenen Fähigkeiten natürlich weiterentwickeln. Das gilt für Spieler wie Spielleiter im Übrigen. Aber das Gros dieses Hobbys ist eigentlich das gemeinsame Erzählen. Also ich glaube, um Spielleiter zu werden, muss man bereit sein, sowohl Ideen anderer zuzulassen, als auch gleichzeitig eigene Ideen durchsetzen zu können und das auch noch in einem Rahmen, der allen Beteiligten Spaß macht, weil sonst sitzt man entweder als Spielleiter irgendwann alleine da und sich selbst Geschichten zu erzählen, führt gelegentlich dazu, dass man sich dann lange mit so einer Ich-hab-mich-selber-Lieb-Jacke umarmen kann oder es führt dazu, dass man in irgendeiner Art und Weise dieses Hobby zumindest nicht mehr ausüben kann, weil man keine Spieler hat, weil man selber keine Freude mehr in diesem Hobby hat. Und dann sitzt man wieder auf der Bank und wartet, dass der Nächste sich dafür opfert. Es ist allerdings auch nicht schlecht zu sagen, wir versuchen das mal zu tauschen. Wir haben, ich habe in den vielen Jahren dieses Hobbys es auch so gemacht, dass ich lange Kampagnen mit Freunden gemischt habe, also dass wir gesagt haben, ich entwerfe die Kampagne, ihr entwerft Einzelabenteuer, wir planen gemeinsam eine Kampagne, weil es zum einen ganz erfrischend sein kann, mal einen neuen Stil zu erleben. Also ich glaube, jeder, der lange, keine Ahnung, einer Marke treu ist, so also was weiß ich, jetzt seinen Lieblingskaffee hat und immer den Orang-Utan-Kaffee von Paul Haig trinkt, der natürlich das schöne Benefit hat, dass er die Waldmenschen in Indonesien ein bisschen supportet und sie rettet. Der wird trotzdem gelegentlich auch mal einen anderen Kaffee probieren wollen oder sollte es zumindest tun. Und wenn es nur darum geht, dann zu sagen, ich weiß schon, warum ich meinen Orang-Utan-Kaffee trinke. Und was du davor gesagt hattest, dass es ja schon so das Ziel ist, dass man sich gegenseitig in eine Situation bringt, dass alle Beteiligten Spaß haben. Da ist mir häufiger aufgefallen, dass, das mag jetzt Jammern auf hohem Niveau sein, aber dass gerade der Spielleiter häufig leidtragender ist als andere, wenn es darum geht, ein bisschen Spaß abzuzwacken, damit der Rest der Gruppe mehr Spaß hat. Weil ich da auch die Erfahrung gemacht habe, dass Leute sehr schnell mal den Spielleiter so ein bisschen ans Bein pissen, wenn der auch mal selber seinen Spaß haben möchte. Das habe ich aus eigener Hand erfahren, das habe ich aus Beobachtung schon gesehen. Und das kommt bei mir in meiner Wahrnehmung häufiger vor, als dass Spielleiter mal so ein bisschen den Spaß der Spieler reduzieren, damit sie selber etwas mehr genießen können zum Beispiel. Das ist natürlich jetzt eine Milchmädchenrechnung, da gibt es ja nicht irgendwie eine richtige Lösung für. Aber ich habe die Erfahrung, wie gesagt, gemacht, dass Spielleiter häufiger mal Rücksicht nehmen, sich selber ein bisschen aufopfern, um es dramatisch auszudrücken und dann zu sagen, okay, solange meine Gruppe Spaß hat, ist eigentlich das Wichtige erfüllt. Ja, da kann ich dir zum Beispiel als alter Hase sagen, das ist grundsätzlich ein hehres Ziel und eine noble Einstellung, wird dich auf Dauer aber verbrennen, also ausbrennen. Du wirst, wenn du immer versuchst, dein eigenes Vergnügen zurückzustellen, irgendwo an den Punkt kommen, wo dir das Spielleiten, das Entwerfen von Abenteuern, von Welten und Geschichten weniger und weniger Freude bereitet und man irgendwo an den Moment kommt, wo man sagt, so, ah, irgendwie ist das jetzt gerade auch nicht mehr so mein Hobby, weil man sich selber immer zurückstellt. Also ich für mich selber ziehe unglaublich viel Vergnügen daraus, dass ich eine Geschichte erzählen kann und selber nicht weiß, wie sie ausgeht. Also ich habe eine Idee, ich habe einen Plot, den ich erzählen möchte und ich sehe, wie er in der Interaktion mit anderen Individuen sich verändert, wie die Geschichte sich verändert und wo sie hinführt und das gemeinsame Entdecken von so etwas, das finde ich sehr vergnüglich, das ist für mich auch so der höchste Punkt als Spielleiter. Ich kenne aber auch Spielleiter, die ihr Vergnügen darin haben, einfach besonders komplexe Figuren zu entwickeln, die mit den Spielern interagieren, hochkomplexe Situationen, verstrickte Abenteuer. Ich kenne sadistische Spielleiter, die sich ein perfides Vergnügen daraus ziehen, Fallen und Monster oder Kreaturen zu erschaffen, die den Spielern das Leben schwer machen, die unglaublich groteske Würfelwürfe erfordern, um das überhaupt zu bewältigen. Und um meine Erfahrung aus dem Live-Rollenspiel nochmal hinzuziehen, wo ich auch einige Spielleiter-Erfahrungen, also Veranstaltungen von Conventions mittlerweile hinter mich gebracht habe, im Sinne des LARP-Conventions. Es ist einfach so, dass man da gerne auch manchmal auf Leute trifft, die sagen so, also wenn du genau um Mitternacht am Samstagabend den völlig unscheinbaren daumennagelgroßen Kiesel hier mitten auf diesem Kieselweg aufsammelst, den ich auf der Rückseite mit fluoreszierender Farbe bemalt habe, die deswegen natürlich nicht leuchten kann, weil sie kein Licht bekommen hat, dann löst du diesen Plot und rettest die Welt, ansonsten werdet ihr alle kläglich von den Dämonen verschlungen und heulend in die Unterwelt fahren, dann gibt es auch so etwas. Und auch da quasi Spielleiter, die ihr perfides Vergnügen daraus ziehen, ihren Intellekt in einem Holmes oder Sherlock Holmeschen Konflikt mit Dr. Moriarty quasi zu messen und zu sehen, wer die intelligentere Lösung hat. Das ist aber nicht das, was ich als Vergnügen daraus sehe. Und ich glaube, auch auf den Kern gebrochen ist es wirklich, sollte es das gemeinsame Geschichtenerzählen sein, zumindest wenn ich es über viele Jahre betreiben möchte. Sonst kommt man irgendwann an den Punkt, wo die Leistungsfähigkeit erreicht ist. Wobei natürlich ein gewisses Maß an Anpassungsfähigkeit aller Beteiligten schon gefragt sein sollte, nur zu einem gewissen Grad. Man sollte sich nicht komplett verbiegen, weil, wie du dann gesagt hast, dann geht der Spaß verloren. Aber wenn man zum Beispiel weiß, okay, diese Spielerin, dieser Spieler hat überhaupt keinen Spaß an sehr dreckigen Erzählungen. Und man selbst kann halt auch darauf verzichten, mal nicht irgendwie 30 Hinrichtungen in der Minute zu beschreiben als Spielleiter. Ich schmeiß die Köpfe durch den Club und schreie yeah, yeah. dann kann man halt auch wirklich diese Anpassungsfähigkeit nutzen und sagen, gut, so ein bisschen werde ich die Grittiness, die mein Setting teilweise vielleicht auch ausgemacht hat, einschränken, damit auch diese Person Spaß, wirklich auch akut Spaß und durchgehend Spaß an dieser Runde hat und halt nur gelegentlich mal da auf die Zombie-Apokalypse trifft, die die Stadt heimsucht. Ja, also ich kenne das zum Beispiel auch, ich verzichte in einer Runde mit einer Spielerin darauf, Arachnoide einzusetzen, zum Großteil, insbesondere als quasi mögliche Gegner oder Konfliktherde, weil die Spielerin eine akute Phobie besitzt und ich die nicht triggern möchte. Also auch, weil ich es aus Versehen einmal getan habe, gesehen habe, was das bei der Frau ausgelöst hat und ich das nicht nochmal machen möchte, dafür bin ich doch zu freundschaftlich verbunden. Und da verzichte ich auch drauf, ohne dass ich das Gefühl habe, es schränkt meinen Spielspaß ein. Es gibt Situationen, da hätte ich das gerne getan. Aber das sind ja sehr minimale Änderungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gruppe hätte, die nur auf Hack and Slay gehen würde, also die reine Adventuring-Murder-Hobo-Gruppe, die eigentlich überhaupt keine Beschreibung haben möchte, die kein Rollenspiel will, keine soziale Interaktion, weder untereinander noch quasi mit ihrer Welt, sondern die einfach losgehen wollen und bei jeder Gelegenheit lieber Axt, Schwert und Maschinenpistole sprechen lassen, als in irgendeiner Art und Weise interagieren zu müssen, dann würde ich diese Runde einfach aufgeben, weil das mir keinerlei Vergnügen bereitet. Und selbst wenn ich das könnte und ich zweifle nicht an meinen Fähigkeiten, es darstellen zu können, würde es mir einfach kein Vergnügen bereiten und dann wäre ich raus. Da stimme ich auch völlig zu. Das wäre dann ja wirklich ein Extremfall, wenn man dann seinen Spielleiterstil oder auch seinen Spielstil so drastisch verändern müsste, dass man halt einfach nicht mehr das tut, was einem Spaß bringt, dann sollte man es auch sein lassen. Das ist ja auch eine Lektion, die man lernen muss, dass man auch Dinge sein lassen kann und sein lassen sollte, wenn die einfach zu unangenehm ist. So, das gilt für Spieler wie für Spielleiter, als Spieler sagen zu können, hey, das ist einfach nicht die Gruppe, die ich will, das ist einfach nicht das, was mir Spaß macht und ich möchte gerne aus dieser Gruppe aussteigen, sollte weder irgendwie von der Gruppe argwöhnisch beäugt werden, noch irgendwie bestraft werden, sozusagen durch freundschaftliche Ächtung, noch sollte das auch für den Spielleiter anders gemacht werden, wenn der sagt, Leute, das ist jetzt das dritte Dorf, das ihr als Hain der Mordbrenner niedergebrannt habt. Das ist mir einfach too much, es bringt mir keinen Spaß. Entweder wir verändern jetzt was drastisch oder wir stellen die Runde halt ein. Auch genau das. Meistens spielt man ja mit Leuten, mit denen man freundschaftlich verbunden ist, wie du es eben schon gesagt hast, mit der Spielerin. Man möchte die Freundschaft ja nicht verlieren, nur weil drei Leute Heinz der Mordbrenner sein wollen. Dann kann man ja vielleicht entweder halt was ändern oder man hört auf, einfach auch um das soziale Geflecht, in dem man sich befindet, zu wahren. Ja, dazu glaube ich auch gleich nochmal wieder was an sich in sozialen Interaktionen selbstverständlich sein sollte, aber gleichzeitig für mich in diesem Hobby auch ein bisschen in die Upper Class hineingehört, ist die Tatsache, dass man Konflikte und Probleme besprechen können sollte. Also zu sagen, ich habe Schwierigkeiten mit deinem Stil oder mir fällt die Art und Weise, wie du deine Figur spielst, schwer, darauf einzugehen. Ich habe persönliche Probleme, dass du mir diesen Gegenstand wieder abgenommen hast, was weiß ich. Sollte man sinnvoll besprechen können und das auch so, wie man als erwachsener Mensch mit den Fähigkeiten einer Konfliktlösung, die man erlernt haben sollte in seiner Sozialisierungsphase, die auch anwenden können. Ich habe aber auch festgestellt, dass gerade Rollenspiel, wenn man eine gewisse Emotionalität zu einer Figur aufgebaut hat und man neigt dazu, das schnell zu tun. Ich kann gar nicht ganz genau erklären, warum das so ist, aber jeder kennt es, man hat seinen Lieblingsromanhelden, seinen Lieblings Figur einer Serie, das muss ja nicht mal die Hauptfigur sein, das kann auch eine Nebenfigur sein, aber also jeder, der einmal Game of Thrones geschaut hat oder die Bücher gelesen hat von R.R. Martin, weiß, dass man an den Punkt kommt, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und das Ende einer Figur beweint. Da ist man emotional. Das geschieht im Rollenspiel mit der eigenen Figur, über die man eine Geschichte erzählen kann, sogar noch ein bisschen leichter, weil es ja die eigene Geschichte ist, die man miterzählt. Und da dann den Schaden an dieser Figur nicht auf den Überbringer zurück zu reflektieren und zu sagen, okay, du hast mir meinen Lieblingscharakter getötet, deswegen hasse ich dich für alle Ewigkeiten und du bist nicht mehr mein Freund, hat das Niveau früher Grundschule und des Kindergartens und sollte eigentlich nicht auftreten, auch wenn es überraschend oft in meiner Wahrnehmung schon vorgekommen ist. Dass man zumindest definitiv auch für eine längere Zeit eine gewisse Antipathie über sowas dem Spielleiter gegenüber entwickelt hat, habe ich auch schon beobachten dürfen. Auch etwas, was zum Beispiel für sehr schnell für Antipathie oder zumindest Unwohlsein sorgt, ist, wenn Dinge durchgehend schlecht laufen. Das ist natürlich auch scheiße für die Gruppe, weil die sich davon ja auch immer wieder eingeschränkt und vor den Kopf gestoßen fühlen kann, wenn denn das Schiefgehen auch Spielleiter gebunden ist. Wenn der quasi wirklich Hürden in den Weg legt, die die Spieler kaum oder nur schwer bewältigen können. Das führt ja auch sehr schnell zu Frustration. Und da hat man auch das Gefühl, hey, die Rolle, mit der ich mich identifiziere, die wird gerade von dir verarscht als Person. Da kann auch sehr schnell, wie gesagt, diese Antipathie entstehen, was auch sehr schade ist. Und auch da ist dann auch der Spielleiterstil vielleicht unangebracht, potenziell. Vielleicht hat sich aber auch die Gruppe wirklich in dem Moment den Lösungsweg, der eigentlich relativ leicht sichtbar war, gar nicht gesehen. Das kann ja auch passieren. Missverständnisse geschehen und gerade im Emotionalen kommt man eben schnell durch Missverständnisse zu diesen Problemüberlegungen. Genau. Da muss man dann an den Punkt auch wieder anknüpfen und sagen, okay, ich bin reflektiert genug, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, das hat mir nicht gefallen, das fand ich sehr unangenehm, das fand ich blöd, das würde ich gerne anders regeln. Da muss man dann schauen, dass der gemeinsame Spielspaß auf keiner von beiden Seiten mangelt. Es ist aber wie in allen Spielen natürlich auch so, dass es mal Momente gibt, in denen es nicht gut läuft und man damit einfach leben können muss. Wenn ich gegen jemanden Schach spiele, dann kann ich ein paar Runden verlieren und mir muss bewusst sein, dass es im Spiel einfach auch so sein kann, dass ich verliere. Ich sollte nur nicht die Laune am Schach an sich verlieren. Man darf sich ja ärgern. Es verbietet einem ja niemand, dass wenn Dinge schieflaufen, dass man sich ärgern darf. Man erwartet nur die Abstraktionsebene, dass das halt nicht aus dem Rahmen des Ärgernisses herausgetragen wird, dass das nicht auf andere Leute projiziert wird, dass das nicht auf eine generelle Situation oder ein generelles Gefühl projiziert wird, sondern dass es eben als das wahrgenommen ist, was geschehen ist, eine Situation, die in dem Moment zu Unwohlsein geführt hat. Genau. Und man sollte sich bewusst sein, dass gemeinsamer Spielspaß eben nicht nur der eigene, sondern immer auch der Fremdspaß ist. Und man nüchtern betrachtet, also reflektiert mit einem Schritt zurück, auch wirklich sagen kann, ja, vielleicht hat es mir oder dem anderen in dem Moment nicht so viel Spaß gemacht, aber insgesamt hat es den Beteiligten genug bereitet. Wenn es sehr einseitig oder gar überhaupt nicht vorhandener Spielspaß ist, dann sollte man grundsätzlich an diesem Thema noch einmal und an sich selber insbesondere arbeiten, um den Bogen dann nochmal zu schließen. Ja, auch nochmal mit dem Zusatz, wo ich auch sagen muss, Tode und schwierige Situationen sind meistens aber auch gleichzeitig der Auslöser für besonders gutes Spiel, für besonders tolle Situationen. Das möchte ich gar nicht missen. Ich möchte gar nicht, dass es sowas gar nicht gibt. Und wenn das dann gelegentlich mal bei einer oder mehreren Personen so ein Gefühl von, uff, das war jetzt richtig doof, aufkommt, meistens auch das wieder erfahrungsgemäß. 2-3 Monate später erzählen sich dann die Spieler am Anfang der Sitzung noch, erinnerst du dich daran, das war ja echt auffühlend. Ja, ich mag auch Spieler und ihre Charaktere an oder über emotionale Grenzen führen. Also wenn ich mich jetzt betrachten würde als Spielleiter, dann würde ich durchaus sagen, dass ich häufiger bewusst Situationen bewirke oder Möglichkeiten schaffe, die die gespielte Figur emotional herausfordern und, sofern ich die Mitspielenden gut genug kenne, auch Situationen erschaffe, in denen die Spieler zumindest an eine moralische Schwierigkeit geraten, die ihnen schwerfallen sollte. Dann gibt es natürlich das Zünglein an der Waage, dass man sagen kann, gut, ich bin ja eine fiktive Figur in diesem Moment und kann mich für Dinge entscheiden, für die sich die reelle Person nicht entscheiden würde. Wenn die Herausforderung aber emotional stark genug behaftet ist, dann kommt man an einen Moment, wo man auch als Spieler einfach emotional gefordert ist. Und das mache ich sehr gerne. Ich mag es, Leute auch in ihrer Sicht von Dingen herauszufordern, im Spiel und außerhalb des Spiels. Das ist vielleicht dem Philosophiestudium ein bisschen geschuldet. Natürlich vielleicht einfach auch nur meine sadistische Ader, die ich durchaus besitze. Aber ich glaube, es ist auch etwas, an dem man eben wächst. Und das ist dann der Pädagoge in mir, der auch sagt, so ich möchte ja auch, dass mein Gegenüber sich mit dem weiterentwickelt. Ich hatte eine Situation in dieser 10 Jahre lange gespielten Runde zum Beispiel, dass die Gruppe sich irgendwann einen Anführer auserkoren hat, den sie als ihren Anführer tituliert haben, der ihr Anführer war, der bei Streitigkeiten im Zweifelsfall das letzte Wort hatte. Und obwohl viele Spieler grundsätzlich nicht mit seinen Entscheidungen einverstanden waren in bestimmten Situationen, sind sie ihm immer gefolgt. Der Spieler hat diese Rolle gehasst. Er war immer jemand, der sich lieber im Hintergrund gehalten hat. Und er hat es gehasst, diese Anführerrolle zu haben. Aber er ist als Mensch daran so gewachsen, dass er einfach auch selbstbewusster geworden ist, dass er zumindest im Spiel und auch ein bisschen außerhalb, zumindest bilden wir uns das alle ein, sich schon in seiner Person verändert hat. Und das ist ganz stark etwas, was ich mag. Ich muss auch sagen, so dieses Leute in emotionale Momente zwingen, auch über so ein bisschen minimal manipulative Wege, gehört für mich auch so ein bisschen dazu. Und was ich damit meine, mit minimal manipulativ, ist, Leuten auch NSCs an die Hand geben, die Leute einfach sympathisch finden, die sie mögen, um dann festzustellen, diese Welt ist eben gefährlich. Diese Welt ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, die Spieler überleben fast alles, aber dann gerät mal ein NSC, mit dem man mitreist, mit dem man super viel Zeit verbracht hat in einer Situation, dann verliert er einen Arm, dann verliert er sein Leben und dann wird auch beim Spieler, selbst wenn es nur eine Charaktersympathie ist, einfach auch dieses Gefühl von, das ist ein echtes Bedrohungsszenario, sehr groß. Und das ist für mich auch ein sehr schöner emotionaler Moment, den Leuten dann auch zu zeigen, schau doch mal. Ja. Sei nicht so leichtsinnig mit deinen Handlungen. Schau, was passiert, wenn eine echte Bedrohung entsteht. Genau, daran anschließend zum Beispiel hat auch ein schöner Impuls, den ich mal bekam, war zum Beispiel in solchen Bedrohungsszenarien, wo die eigenen Reihen fallen, wo man quasi Freunde und Verbündete verliert und die man emotional gebunden ist, schon etwas ist, was einen emotional mitnimmt. Und wenn man dann aber noch auf den Feind stößt, also den Kontrahenten, und denen auch nochmal ein besonders menschliches Abbild gibt, also die, nachdem sie quasi besiegt wurden, auf den Boden fallen, die Füße der Sieger küssen und um ihr Leben betteln, irgendwie die Bildnisse von Frau und Kind zeigen und sich selbst als Opfer eines Systems vielleicht sogar noch darstellen und es einfach dann die Situation bringt, ich habe Freunde und Geliebte vielleicht verloren an dieser Seite und gleichzeitig ist diese Seite eben auch menschlich und ich habe sie jetzt besiegt und ich muss irgendwie eine Lösung finden, die mich moralisch nicht in eine von beiden Richtungen schwingen lässt, nämlich mich entweder zum Mörder der Besiegten macht, aber auch nicht zu jemandem, dem der Tod seiner eigenen Freunde mitgenommen hat. In solche Situationen Menschen zu bringen und zu sehen, wie sie reagieren, ist eben auch genau das, was ich vorhin meinte, nämlich dieses gemeinsam eine Geschichte zu erzählen, ohne zu wissen, was da passiert. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Roman lese und der Charakter von Anfang an einfach ein toughes Anti-Helden-Badass ist, dann wird er eben auch vielleicht einfach den Typen, der ihn anbettelt, beiseite treten und möglicherweise den Oberschurken, der seine Frau getötet hat, trotz alledem erschlagen. Oder selbst wenn nicht, erwartet der Leser vielleicht, dass der Schurke im letzten Moment noch einen Dolch zückt, was dann geschehen wird, um Leserbedürfnisse zu befriedigen. Und dann hat man alles Recht der Welt, diese Gestalt zu erschlagen. Aber im Rollenspiel, in Anführungsstrichen alles Recht der Welt, aber im Rollenspiel solche Situationen nochmal zu schaffen und wenn man dann auch noch Freunde hat, die man emotional kennt, da solche Ausbrüche zu sehen, zu gucken, wie solche Menschen reagieren, lässt mich Geschichten so viel intensiver erleben. Das hat ganz, ganz, ganz viel Offenheit auch und Bereitschaft, Emotionalität zu spielen, mit eingebracht. Das ist für mich auch das ist ja so ein ganz, ganz klassisches, klischeehaftes Ding, aber Probleme nicht schwarz-weiß anzuwenden als Spielleiter, sondern ganz, ganz viel Grau. Wirklich in allen Richtungen mit Grau rumzuschmieren. Die Menschenstadt, die rassistisch alle Orks ablehnt, weil die deren Sprache nicht sprechen und sie dann nur grobschlächtige Monster drin sehen. Die Elfen, die alle Menschen hassen, einfach grundlegend, weil sie Bäume fällen. Aber trotzdem auch festzustellen, so in allen diesen Orten, bei all diesen Personen, das sind halt Menschen, also Mensch, vermenschlichte Kreaturen mit einem Moral- und Werteempfinden, das man auch in vielerlei Hinsicht dann nachempfinden kann. Man möchte trotzdem nicht in die Konflikte eingreifen und man möchte sich nicht auf die Stufe von denen begeben und einfach grundlos das andere Volk abmetzeln sozusagen. Aber es ist einfach eine schöne Situation, wenn man Leuten zeigen kann, das Feindbild, was du dir ausgesucht hast, ist eben nicht nur Feindbild. Es ist ein Problem, das aus allen Blickwinkeln betrachtet graue Pampe ist und nicht schwarz und weiß. Genau, das ist dann auch der Moment, wo man als Spielleiter einfach ein Gesellschaftsbild wieder abstellen kann. Also wo man einfach sagen kann, ja, keine Ahnung, wir haben Konflikte in dieser Welt, angefangen von Flüchtlingspolitik, über Kriegstreiberei, über Umweltschutz, die in unserer sehr realen Welt sehr reale Probleme sind, mit denen ich mich herumschlagen muss. Und Rollenspiel kann sowohl die Ablenkung von diesen Problemen bieten, indem es einfache Schwarz-Weiß-Lösungen anbietet. Also wenn ich dann einfach den Imperator eines Landes stürzen kann, der mit einer Mauer alle Fremden von sich fernhalten möchte, und ich dann ein vereintes, glückliches Königreich schaffe, dann ist es zum einen ein sehr einfaches Schwarz-Weiß-Denken und das, was Fantastik ja einfach auch bis zu einem gewissen Grad seinen Konsumenten bietet, nämlich eine klar abgegrenzte moralische Richtigkeit von einer klar abgegrenzten moralischen Falschheit. Und gleichzeitig kann ich aber eben auch solche Alltagsprobleme des irgendwie Menschen lehnen Orks ab, weil sie anders sind, sehr real auf unsere Welt übertragen und gemeinsam mit den Menschen, mit denen ich diese Geschichte erzähle, eben eine Welt schaffen, in der diese Problematik verstanden und versucht wird auszubügeln, ohne mit einem einfachen Schwarz-Weiß-Denken daran zu gehen, sondern eben in seiner größeren Komplexität beachtet wird. Und im besten Falle kann das dann wieder meine Sicht auf reale Dinge beeinflussen, ob nun aktiv oder unterbewusst, ist ja vielleicht noch was anderes, aber ich habe eben auch das breite Spektrum aller menschlicher Verhaltensweisen in einer Sandkiste quasi noch mal wieder zu spiegeln. Aber ein Thema, was ich halt auch sehe, zum Thema Schwarz-Weiß-Denken und Grautöne und es gibt quasi sich auf Probleme stoßen lassen. Schwarz und Weiß gehört gelegentlich sehr, sehr doll ins Rollenspiel, weil man über ein weltinhärentes Schwarz-Weiß-Problem, wie zum Beispiel die anstürmende Untotenarmee, auch dafür sorgen kann, dass alle Grautöne, die dazwischen existieren, sich mit einem Problem konfrontiert sehen und schauen müssen, wie sie mit diesem neuen wirklich unangenehmen Problem arbeiten müssen. Dass sie sich gezwungen sehen, das Schwarz dieser Welt zu akzeptieren und dann alle Völker, egal woher sie kommen, irgendwie bedroht sind. Und dass man dann schaut, wie gehen die einzelnen Volksgruppen damit um? Was passiert da? Also ich glaube, Schwarz-Weiß-Sicht kann eben sehr erleichternd sein. Und auch das ist, glaube ich, etwas, wo man im Rollenspiel diese Erleichterung gerne darstellen darf. Also ich würde gar nicht sagen, man sollte immer nur anfangen, mit Grautönen rumzuschmieren. Ich selber mag das auch sehr gerne. Aber es kann eben auch sehr erleichternd sein zu sagen, aus der Sicht meines Charakters ist alles, was nicht mein Weiß ist, definitiv schwarz und falsch und verwerflich. Und es ist nicht schlimm, dann ein Murdering Hobo zu sein und alle Goblins in diesen Dörfern abzuschlachten, weil es ja Goblins und Monster sind, völlig unabhängig davon, ob die Frauen und Kinder haben und da seit Jahrzehnten gewohnt haben. Es sind sozial unverträgliche, für die Ordnung der Natur widernatürliche Wesen, die einfach nicht verdienen zu leben. Das kann auch für jemanden, der im Alltag vielleicht gerade sehr viel Grauzonen hat, manchmal sehr erleichternd sein, das abwerfen zu können. Also ich glaube, Rollenspiel dient ja im Moment immer nur dem Vergnügen. Es sollte dem Vergnügen dienen. Ich betreibe es nicht beruflich, ich betreibe es nicht aus pädagogischer Sicht, zumindest nicht nur. Und es sollte dann eben einfach auch Vergnügen bereiten. Und wenn es mir Erleichterung und Vergnügen bietet, rein schwarz-weiß zu agieren, dann sollte ich das nicht mit zu viel Grautönen verwischen. Und manche Bedrohungen sind auch aus der sehr subjektiven Spieler- und Spielleiter halt der Menschensicht, wie wir es darstellen, sind sie auch einfach schwarz. So, wenn halt Dämonen mit der einzigen Intention, Chaos und Tod auf diese Welt zu bringen, auf diese Welt kommen, dann ist das böse. Dann ist das schwarz. Dann ist es aus Spielersicht und aus Charaktersicht einfach schwarz. Und dann kann man da wirklich auch sehr authentisch gegen Wettern arbeiten und auch sehr drastisch plötzlich. Man hat dann auch die Möglichkeit, ausnahmsweise sehr drastische Charaktere zu spielen. So, das hast du ganz am Anfang erwähnt, dass man ja nicht, dass man das Spieler und auch ja doch Spieler meistens nicht dazu neigen, Dinge zu spielen, die sie überhaupt nicht leiden könnten in der realen Welt. Und dann sähe man sich gelegentlich dann halt einfach durch diese Bedrohung in der Lage, auch eine radikalisierte Person, die halt wirklich, wir müssen alle Dämonen ausrotten, als valide Option sieht, die sich dann fanatisiert gegen das. Und das dann hat man wieder den Moment, dass man eine Charakterentwicklung eingebracht hat, basierend auch dann wiederum auf einem eigentlich sehr simplen Schwarz-Weiß-Prinzip. Und das halt wirklich als Entwicklung zu sehen. Das ist ja auch wirklich, dass man als Spielleiter dann auch gelegentlich richtige Arschlöcher spielen muss, ist ja für mich manchmal echt schwierig. Wobei ich mittlerweile auch dann nach einigen Jahren, die ich das ja jetzt dann doch mache, auch für mich gefunden habe, dass gelegentlich ein Arschloch-Charakter in die Gruppe reinbringen sehr wichtig ist und auch sehr gut spielbar ist, weil die dann auch wiederum, wenn man dann auch wirklich sieht, so, ja, ihr seid die tollen Spielercharaktere, aber ihr werdet halt nicht von allen gemocht. Ihr werdet niemals von allen gemocht werden. Man wird ja niemals von allen gemocht werden. Genau. Und das ist auch gut so. Es schafft halt auch zum Beispiel manchmal das klar benötigte Feindbild. Also faschistoiden Oberschurken, den Sklaverei befürwortenden Statthalter, die böse Königin, keine Ahnung, den örtlichen Drogenbaron, der Kindersoldaten ausbildet. So, also ganz klar erkennbare Feindbilder für das Spiel zu schaffen, damit das Gefühl, das Richtige zu tun, auch einfach vorhanden ist, ist ja ein häufiges Motiv und zwingt dann den Spielleiter eben auch wieder dazu, sich selbst aus der Komfortzone, die er als Spieler eingehen könnte vielleicht, auszubrechen und Rollen zu verkörpern und Rollen auch glaubwürdig zu verkörpern, die seiner Weltsicht nicht entsprechen. Also ich habe zum Beispiel in einer Runde eine Fraktion, die Sklaverei befürwortet, die ein imperialistisches System führt und über Jahrhunderte seine Provinzstaaten ausgebeutet hat in allen Ressourcen, inklusive den humanen Ressourcen und einfach ein darwinistisches System des Stärkeren fährt und sagt, Sklaverei ist gerechtfertigt, wir sind die Stärkeren, ihr arbeitet für uns. Es fällt mir unglaublich schwer, valide Argumente dafür zu finden und sie zu vertreten und dann dem gebildeten Menschen des 21. Jahrhunderts, die mit mir spielen, das auch als valides Argument zu verkaufen, was sie nicht sofort aushebeln können. Und ich dann einfach an dem Punkt komme, wo ich sage, ja, ist aber einfach so. Ist halt immer ein schlechtes Argument. Gleichzeitig gibt es den Spielern natürlich, wenn sie erkennbar solche Argumente aushebeln können, auch das Gefühl, wieder auf der richtigen Seite zu sein. Und das ist wiederum ja ein Gefühl, was ich den Spielern auch vermitteln möchte. Ja, wobei ich auch oft das Gefühl habe, dass Spieler auch dazu neigen, die Kultur, aus der der Charakter kommt, zugunsten der Kultur, in der sie in der realen Welt leben, so ein bisschen sein zu lassen, dass im Endeffekt sie moralischer, ethischer sind, als der Charakter es eigentlich wäre, was ja an sich völlig in Ordnung ist. Das ist ja, man soll sich ja wohlfühlen damit. Man soll ja nicht, wenn man aus einem Sklavenhalterstaat kommt, muss man ja nicht zwingend selber Sklavenhaltung befürworten, auch als Charakter nicht. Aber ich finde es teilweise auch, eigentlich fände ich es spannend, die moralisch-ethischen Tiefpunkte seines Volkes auch darzustellen. In der Hinsicht auch die Überlegung, böse Gruppen spielen. Für mich ein super interessantes Konstrukt. Und das gibt ja dem Spielleiter die Aufgabe, die guten Dinge als eine Art Feindbild zu konstruieren, damit die böse Gruppe das dann angreifen möchte. Ja, wobei, also wenn man sich selbst als böse Gruppe definiert, ja schon einem selbst bewusst ist, dass man sich moralisch falsch verhält, dann brauche ich gar nicht mehr so viel konstruierte Feindbilder, denn dann kann ich mir ja mit meinem eigenen bewussten Fehlverhalten alles andere begründen. Spannender finde ich ist es, den Spielern bewusst zu machen, dass sie eigentlich die Bösen sind, sie sich aber lange für die Guten gehalten haben. Also eine Gruppe von Heinz der Mordbrenner Banditen, die alles überfallen und quasi, wenn Leute sich wehren, sie erschlagen mit der Absicht, damit, dass sie nicht nachverfolgbar sind, dass sie sich verteidigen können. Also der klassische Outlaw im Wilden Westen, der alle niedergeschossen hat, die ihm sonst gefährlich werden könnten, tut es ja vielleicht aus einer verdrehten Art der Selbstverteidigung heraus und der Vorplanung, dem irgendwann bewusst zu machen, dass irgendwie noch ein Stamm Kiowa abzuschlachten einfach nicht das richtige Verhalten ist, nur weil irgendwie ein flüchtiger Sioux seine Frau damals getötet hat aus Versehen. Und dem Spieler da den moralischen Twist zu geben, du warst eigentlich die ganze Zeit ein Schurke. Das ist natürlich was das ist was sehr Befriedigendes als Spielleiter, finde ich, befriedigender als einfach nur eine böse Gruppe zu spielen, die den moralischen Kompass einfach ausschalten darf und zu sagen, ich kann halt mich so unsozial und scheiße verhalten, wie ich will, weil ich bin ja eine böse Gruppe. Das führt halt einfach auch nur schnell dazu, dass man den immer heftigeren Mist um die Ohren haut, bis jemand aufhört. Ich muss aber auch sagen, diesen Twist zu erschaffen, das ist einfach schwer. Spricht nichts gegen, es wäre großartig, das hinzubekommen, aber die Fähigkeit und das Storytelling so gemeinsam zu inszenieren, dass man das tatsächlich auch hinbekommt, eidert aus. Ja, ist eine Herausforderung auf jeden Fall, aber auch da zum Beispiel kann man den Erzählstil variieren. Und Perspektivwechsel quasi. Ja, nicht mal, aber man, also ja genau, der Perspektivwechsel der Charaktere kann in der Erzählung, dem kann in der Erzählung einfach zugetan werden. Also wenn am Anfang einfach noch die Horden von Schurken auf einen einstürmen und man immer Mensch um Mensch niedermessert und dann aber irgendwann merkt, dass das einfach alles nur rekrutierte Bauern sind, die von der Gegenseite rekrutiert wurden und das nicht, weil es ein schurkischer Zauberer ist, der sie mit einer Gedankenkontrolle dazu zwingt, sondern die alle freiwillig in die Armee eintreten, weil sie die Seite, auf der die Spieler stehen, für die böse halten. Und man einem langsam bewusst wird, dass es auch wirklich so ist, dass man einem ausbeutenden Imperium angehört. Das ist ja sogar etwas, was den Spielern dann wieder die Möglichkeit des Antihelden gibt, zu sagen, ich wende mich gegen all das, was ich mal vertreten habe und wechsle die Seiten. Und also man kann sehr viel erzählen und auch da dann den Stil wieder variieren, wann die Wahrnehmung irgendwann kippt. Aber das ist was Längerfristiges normalerweise in Erzählungen und auch etwas, wo man natürlich mit den Spielern arbeiten muss, die einem gegeben sind. Und das klingt auch mehr wie ein Thema, was man in einer regelrechten Kampagne und weniger in einer Open-World-Gruppe besser inszenieren kann. Weil in einer Open-World-Gruppe sowieso ja meistens ein Sammelsurium aus sonderbarsten Gestalten aneinander kommt, die kaum gemeinsame Zugehörigkeiten haben, die sie dann in die Rolle eines Wir sind gemeinsam eigentlich die Bösen drängen kann. Kann man bestimmt auch da inszenieren, aber in einem dedizierten Abenteuer zu dem Thema kann man das, glaube ich, besser umsetzen. Da stimme ich dazu, ist natürlich, also je besser es wieder planbar ist und je weniger spontan, desto leichter ist es. Eine Kampagne ist ja immer planbarer. als ein offenes Setting für eine Welt, aber es ging ja auch nur um die Möglichkeit, auch eben moralische Twists herbeizuführen, Spieler zu verführen zu moralisch guten oder falschen Seiten und ja, da so die wispernde Stimme im Gewissen des Charakters zu sein, ist auf jeden Fall auch etwas, was sehr vergnüglich als Spielleiter sein kann. Definitiv. Ich finde das sowieso, also aus der Hinsicht, die Rolle des Verderbers als Spielleiter ist für mich regelmäßig sehr verlockend. So Leuten dann auch tatsächlich zu moralisch zweifelhaften Taten nicht zu bringen, sondern nur den Anreiz zu bieten, dass man da was machen könnte. Weil man bekommt da ja dieses tolle magische Schwert +2 für. Ja, es ist aber eben, glaube ich, auch das, was, also auch da musst du einen fruchtbaren Boden haben, auf den du diese Saat säst. Ich habe Spieler und Spielerinnen erlebt, die das nicht sehr mochten, die die flüsternde dunkle Seite, die Verlockung der dunklen Seite der Macht nicht nachgeben wollten, weil sie sich eben immer moralisch richtig verhalten wollten. Und ich habe Spieler gefunden und Spielerinnen, die ganz klar sagen, ich finde das sehr reizvoll, meinen Charakter in diese Grauzonen zu bewegen oder mit dem Pendel mal in die eine und mal in die andere Seite zu schwingen. Und die dann sehr dankbar solche Verlockungen annehmen und aufgreifen. Aber ich bin eben auch auf solche gestoßen, die gesagt haben, nee, du, jetzt hast du mir meinen Charakter, oder damit würdest du mir meinen Charakter kaputt machen, so wie ich diese Figur konzipiere. Und auch dann muss ich diese Verderberrolle, so gerne ich sie auch gelegentlich einnehme, fallen lassen und dann andere Arten von Geschichten erzählen. Beziehungsweise auch potenziell akzeptieren, dass selbst wenn man die Verderberrolle weiterspielt oder spielen möchte, auch einfach wissen und daraus Erzählungen bauen, die dann dazu führen, dass eben ja auch man aus beiderlei Hinsicht sehen kann, die Verderberrolle wird halt keinen Erfolg haben. Und dann auch vielleicht den Verderber in eine andere Richtung, zu einer anderen Person zu lenken oder so etwas in der Richtung. Auf jeden Fall damit umgehen, dass die Person gesagt hat, hör mal, ich möchte gar nicht, dass ich zu einem Blutnekromanten werde, der das Leben aus seinen Opfern saugt, als wäre es Limonade. Ja, ich würde auch keine Limonade aus meinen Opfern saugen. Aber oh, das wäre auch eklig. Außer ich kämpfe gegen Zitronenmenschen. Die verfluchten Zitronenmenschen, ja, das genau. Böseste Volk auf Erden. Die sind ständig sauer. Ja, die werden von ihren Minions, die Limetten, begleitet. Die Kleinen, die schicken sie als quasi Raubtiere los. Das ist immer zu Beginn einer Schlacht, werden die Kampflimetten losgelassen. Genau, von ihrem Grapefruit-Händler. Die Grapefruits sind eigentlich auch, das sind wie die Red Ogre bei den Skaven. Ja. Das sind einfach gigantische Kreaturen, wenn so eine Grapefruit aufs Schlachtfeld rollt. Boom, boom. Ja. Oh, und schon noch ein neues Rollenspielsystem ins Leben gerufen. Citrus Wars. Ja, genau. Schön. Wir haben jetzt 1,5 Stunden voll gemacht. Ja, ganz schön viel. Ja. Müssen wir irgendwie sinnvolle Abschlussworte finden, so ein, hey Leute, damit schließen wir. Müssen nicht, wir können uns einfach auch verabschieden. Wäre schon cool. Gut, jetzt haben wir auch viele verschiedene Themen besprochen. Ja. Was wäre denn das runde Element? Womit können wir das beenden? Wir haben halt viel über das ethische Moment des Rollenspiels im pädagogischer, in weltinhärenter und in Spieler inhärenter Sicht geredet. Ich finde, das war schon so ziemlich das zentralste Thema, das wir heute besprochen haben. In der Hinsicht auch von mir der Aufruf quasi auch zu sehen, dass gerade das moral hinterfragende, ethik schaffende Moment von Rollenspiel eines der Dinge ist, die mich mit am meisten daran reizen, dass man wirklich einfach sich und andere in diese experimentelle Situation wirft, die aber immer in einem geschützten Rahmen stattfindet, wo einfach nichts wirklich schief gehen kann, außer dass man sich denkt, boah, Friede, du Arschloch, du hast schon wieder meinen Charakter getötet. Ja, aber ich glaube, das ist auch das, wo ich sagen würde, da würde ich den Rahmen drum ziehen. Also Rollenspiel erlaubt es einem, experimentell in einer Sandkiste zu agieren, ohne dass es im besten Falle Einfluss auf die Außenwelt nimmt. und mich in vielen Bereichen auszuprobieren und dann eine emotionale Geschichte erzählen zu können. Ein guter Roman hat immer Emotionalität. Und ja. Ein wunderschönes Element der Dramatik ist die Katharsis oder die Katharsis, die Befreiung von Last und Leid durch Tränen und Schmerzen, so das moralische Reinigen durch das Fegefeuer ein bisschen der Geschichte. Sowas zu bieten, finde ich, ist für mich mittlerweile so der Moment, wo ich sage, das ist das, was einen guten Spielleiter abhebt von der breiten Masse vielleicht. Aber das Allerwichtigste überhaupt ist eben, gemeinsam gute Geschichten zu erzählen. Und der Spielleiter ist, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, der ganze Motor dessen, wo irgendwie Spielergetriebe und Reifen und der Körper des Fahrzeugs sind, ist der Spielleiter eben der Zündkopf, der initial das alles startet, der immer wieder den Funken wirft, damit es weiter brennen kann und alles weiter vorantreibt, und alles andere, die Richtung, wo es hingeht, wird fremdbestimmt, aber der Motor der ganzen Geschichte ist und bleibt der Spielleiter. Denn nur gelegentlich, in seltensten Momenten, rollt der Wagen auch ohne den Spielleiter weiter. Und man hat dann eine dieser wunderbaren Sitzungen, wo man sich nur zurücklehnen kann und beobachtet. Aber das ist eine Seltenheit. Alles davor ist eben der Zündkolben. Schön. Ich würde sagen, das sind gute Schlussworte. Auf jeden Fall. Das ist auch unsere Verabschiedung. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben mit diesem Podcast, den wir hier gemeinsam angefertigt haben. Mein Name ist, wie gesagt, Frederik Lau. Neben mir saß ein guter Freund namens Olli oder Oliver, wie ihr ihn nennen wollt. Und noch allen Zuhörern einen wunderschönen Tag oder Nacht. Bis bald. Tschüss. Genau, aber das ist quasi so ein bisschen die Quintessenz des Ganzen. Nicht Mörderhobos, sondern Rollenspiel. Das wird rausgeschnitten. Einfach nur, weil die Pause so lang ist. Ja, klar. Ja. Wir haben ganz viele Schnallen hier. Oh ja. Oh ja. Die geilen. Umgeben von Schnallen. Die geilen. Die geilen. Habt ihr auch die geilen Schnallen? Naja, ja, schon. Nee, die ist nicht hier. Welche geile Schnalle suchst du denn? Diese zum Drehen, wir haben nur drei. Nee, haben eigentlich nicht nur drei. Du meinst einfach nur das Drehgelenk. Das Drehgelenk. So, jetzt pausiere ich mal. Die Outtakes hört ihr dann später, ne?